Das waren solche Sachen, die ich unbedingt fragen musste, während ja schon. Nur fehlt ihm oft einfach das Gespür dafür, sich im entscheidenden Augenblick des vorhandenen Wissens auch an angemessener Weise zu bedienen. Jedenfalls führte dieser Mangel zu einer ausgewachsenen Saalprügelei, deren Folgen noch gar nicht abzusehen sind. Man kann hoffnungsfroh von Berlin in die Uckermark fahren, um zu der Einsicht zu gelangen, dass man da irgendwie nicht so richtig hingehört. Man kann auch nach Berlin reisen, um dort sofort festzustellen, dass viele Frauen auf einem Fleck noch keine Garantie für den gewünschten Erfolg bei der Partnersuche bedeuten. Man darf sich grundsätzlich enttäuschen lassen. Man darf sich aber nicht in seinen moralischen Grundfesten erschüttern lassen, der Kleinkriminalität hingeben und gänzlich unüberlegt handeln, nur weil die Umgebung plötzlich irgendwie so anders ist und die Leute nicht die sind, die man normalerweise um sich hat. Was im Großen geschieht, passiert vielerorts auch im Kleinen. War es Jürgen egal, ob Yvonne ihm seinen Lokalpatriotismus verzieh, musste er ihn trotzdem so auf die Spitze treiben? War Bernd, der in unerreichter Brillanz über subjektives Zeitempfinden und angeborene Verhaltensmuster zu referieren weiß, wirklich nicht imstande, wie jeder vernünftige Mensch einer Frau den Hof mittels eines Gedichtvortrages zu machen? Muss nicht, wer über urbane Debilisierung schwadroniert, sich den Vorwurf der geistigen Eindimensionalität gefallen lassen, wenn er selbst mit seiner eigenen urbanen Kriminalisierung nicht fertig wird? Was für Bernd ganz selbstverständlich galt, wurde auch für mich auf erschreckend unvermittelte Art und Weise zur unangenehmen Gewissheit. Ich fühlte mich nun sogar zu Hause als geistig Fremder im eigenen Land.